Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 7. Hallo, hallo, hallo. Gracie ist immer noch hier bei mir. Kein Daniel mehr. Aber keine Sorge, wahrscheinlich wird er eines Tages zurückkommen, wenn Gracie es gestattet. Schickt uns also keine netten Nachrichten wie perfekt Gracie übersetzt, denn dann werden wir Daniel nicht zurückkommen lassen. Nein, ihr könnt uns alle Nachrichten schicken, die ihr wollt. Vers 6. Denn die Wirklichkeit der Wahrheit Christi wird unter euch sichtbar und durch eure Erfahrung mit ihm gestärkt. Oh, ich wünschte, jeder Christ könnte das von sich sagen. Schau, die Wirklichkeit der Wahrheit Christi wird unter euch sichtbar. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn du die Straße entlang gehst, sehen die Leute die Realität der Wahrheit von Jesus Christus? Wenn du ins Einkaufszentrum gehst, sehen die Leute dann die Realität der Wahrheit Jesu Christi? Wenn du unterwegs bist, sehen die Leute das? Ich habe schon so oft Folgendes erlebt. Menschen, die neben mir saßen, fragten: Was ist an dir anders? Sie fühlten, dass Christus von mir ausstrahlte. Genau das sollte bei jedem Einzelnen von uns der Fall sein. Die Realität von Jesus Christus muss an jedem Ort, an den wir gehen, zu sehen sein. Schau, dann sagt er, sie wird nicht nur unter euch sichtbar, sie wird auch gestärkt. Wie können wir also erreichen, dass diese ständige Realität von Jesus Christus immer stärker wird? Ich habe gelernt, dass es im wahren christlichen Leben ein stetiges Wachstum gibt. Es sollte nie und nimmer ein Schrumpfen geben. Aber wie kann sie immer weiter zunehmen? Schau mal, was er sagt. Durch die Erfahrung seiner selbst. Nicht durch deine christliche Erfahrung, sondern durch deine Erfahrung mit ihm, mit Jesus Christus. Eine ganz einfache Frage. Erlebst du Jesus Christus jeden Tag? Ist Jesus für dich nur ein Wissen oder ist er eine Erfahrung? Ist Jesus für dich nur eine religiöse Person? Oder ist er eine Erfahrung? Wenn du dir das griechische Original des Neuen Testaments anschaust, findest du heraus, dass es leider in vielerlei Hinsicht nicht sehr gut übersetzt worden ist. Das liegt unter anderem daran, dass wir keine Worte haben, um es wirklich richtig auszudrücken. So sprechen wir zum Beispiel oft davon, dass wir etwas wissen oder jemanden kennen. Damit meinen wir ein rationales Wissen. Ich kenne also Gracie, das heißt, ich weiß viele Dinge über sie. Sie lebt in meinem Haus, ich sehe sie jeden Tag. Das ist es, was wir leider über das Wort kennen denken. Wenn wir von Wissen reden, meinen wir, dass wir etwas studiert und gelernt haben. Doch das neutestamentliche Wort für kennen bedeutet Wissen durch Erfahrung. Es wird sogar dasselbe griechische Wort verwendet wie für den Geschlechtsverkehr zwischen Ehemann und Ehefrau. Es würde also in etwa so lauten: Und Josef kannte Maria und Maria gebar einen Sohn. Schau mal, da steht nicht: Und Josef hatte Sex mit Maria. Es heißt lediglich: Er kannte Maria. In unserer begrenzten Sprache denken wir oft, dass das Wissen über Jesus uns den Durchbruch verschafft. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jeden Tag Erfahrungen mit Jesus haben. Die Realität Jesu wird sich erst dann durch dich zeigen, wenn du ihn erlebt hast. Überleg mal, wie viele von uns die Bibel lesen und alles, was wir dabei tun, besteht darin, uns mehr Wissen anzueignen. Oh, welch schöne Offenbarung. Das ist so kraftvoll. Doch du erlebst Jesus nie. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, damit du mehr Offenbarung bekommst. Jesus kam in diese Welt, damit du das Leben in Fülle erlebst. Wir müssen also Menschen werden, die hungrig und begierig nach Erfahrungen sind. Je mehr Erfahrungen du mit Jesus machst, desto deutlicher wird Jesus durch dich sichtbar. Bist du mit deiner Erfahrung, deinem Erleben zufrieden? Ich hoffe, du bist es nicht. Ich habe eine Menge Erfahrungen mit Jesus gemacht und je mehr ich davon habe, desto mehr will ich. Das sollte unsere Einstellung sein. Wir sehen uns morgen wieder.